Jetzt hörst du die zweite Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 3 und 4. Hallo Susi, hier ist Caroline. Ich gehe jetzt los. Wir treffen uns dann am Haus am See. Du fährst mit dem Bus bis zur Schule, dann gehst du die Schulstraße geradeaus, die Seestraße rechts und am Wald links bis an den See. Das ist ganz einfach. Bis bald! Du hörst die zweite Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 3 und 4. Hallo Susi, hier ist Caroline. Ich gehe jetzt los. Wir treffen uns dann am Haus am See. Du fährst mit dem Bus bis zur Schule, dann gehst du die Schulstraße geradeaus, die Seestraße rechts und am Wald links bis an den See. Das ist ganz einfach. Bis bald!